بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم الله سيس على باما سيس ومهاتسجن الله زيجن هذا المفيد محمد und auf seine Familie und auf all denjenigen, die seine Fußstapfen treten bis an den Tag der Auferstehung. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Wir fangen heute ein neues Kapitel an. Das Kapitel lautet Maja'a في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Also zusammengefasst, in diesem Kapitel geht es darum, wie al-Mustafa صلى الله عليه وسلم den Tawhid geschützt hat und jeden Weg, der zum Schirk führt, geschlossen hat. Und natürlich al-Mustafa heißt auf Arabisch der Auserwählte. Al-Mustafa. Ja. Brauchen wir nicht länger darüber reden, auf jeden Fall. Einen Vers bringt der Autor und sagt, erwähnt den vorletzten Vers von Surat At-Tauba, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, Allah sagt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Und dann auch der zweite Teil des Verses, der 129. Vers. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag, meine Genüge ist Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm, auf ihn verlasse ich mich und er ist der Herr des gewaltigen Throns. Was zum Thema jetzt überhaupt nicht passt, aber trotzdem als Anmerkung schadet nicht, da sieht man mal, wie abgeirrt eine Sekte ist, wenn sie sich nicht an den Koran und die Sunna des Propheten hält. Und zwar diese Sekte Al-Quraniyya, diejenigen, die sich nur an den Koran halten und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam außen vor lassen, also nicht der Sunna folgen. Sie sind zum Entschluss gekommen, durch ihre trickreiche Logik, und das meine ich natürlich ironisch, dass die letzten zwei Verse von Surat At-Tauba nicht Teil des Koran sind. Ja, und die sagen, die Surat At-Tauba endet mit 129. Vers. Und sie begründen das mit mathematischen Zahlen und Masha'Allah und Belieferungen und sowas. Das spielt keine Rolle mehr. Also auf jeden Fall, das so nebenbei gemerkt. Ja. Gut. Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaikum as-salam wa rahmatullah, sagte, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Ja, bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Azizun alayhi ma'anittum. Ja? Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Also, harisun alaykum bedeutet auf Arabisch, auf Deutsch, er ist eifrig um euch bestrebt. Das heißt, er achtet sehr darauf, dass er alles tut, soweit er kann, dass es seinen Anhängern wohl ergeht wird im jüngsten Tag. Er macht alles Mögliche, damit es seinen Anhängern wohl ergeht. Und dazu gehört natürlich das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten und das gute Vorbild sein und das Hinweisen auf die guten Taten und das Vorleben und vieles andere, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und das natürlich gehört zu den Gunsterweisungen Allahs uns gegenüber, dass wir zu dieser Umma gehören, dass er diesen Propheten geschickt hat, der eifrig bestrebt ist um uns, dass wir also ins Paradies kommen. Deswegen hat er alles Mögliche dafür getan, wie Allah ihn beschrieben hat, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Und du zeigst wirklich oder zeigst wahrlich den Leuten den geraden Weg oder weist sie auf den geraden Weg oder leitest sie zum geraden Weg. Das heißt, der Prophet zeigt den Menschen den richtigen Weg. Ja. Und ebenso wissen wir, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur diesen Vers gelobt worden ist, sondern in zahlreichen anderen Versen, unter anderem in der Aussage Allahs in Surat Al-Qalam im vierten Vers, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, du bist wahrlich von großartigem Charakter oder du hast einen gewaltigen Charakter sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina ra'ufur rahim, so hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Barmherzig wissen wir, was Barmherzigkeit bedeutet, dass man ein weiches Herz hat und Gutes tut dem anderen gegenüber und ihm erstens etwas Gutes tut und zweitens etwas Schlechtes von ihm versucht abzuwenden. Das ist so eine Definition von Barmherzigkeit. Ja. Und Ra'fa ist, also das Wort Ra'uf, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst beschrieben hat und ebenso seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat, ist noch mehr als nur die Rahma. Bedeutet also noch mehr als nur Rahma. Und wenn wir natürlich sagen, dass Rahma bedeutet, dass man ein weiches Herz bekommt in Bezug auf eine bestimmte Person und ihr deswegen hilft und so, dass so eine Definition wenden wir natürlich in Bezug auf Menschen an, aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sagen wir so etwas nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird auch beschrieben als Rahim, barmherzig, aber wir können nicht diese Definition, die ich gerade eben angewendet habe, auf ihn anwenden. Denn Allahs Barmherzigkeit ist anders und viel gewaltiger als die Barmherzigkeit eines Menschen und gleicht niemals der Barmherzigkeit eines Menschen. Ja. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nur damit wir eine Vorstellung davon bekommen, in dem berühmten Hadith gesagt, den wir auch kennen, der ja bei Bukhari und bei Muslim überliefert ist: Inna lillahi mi'ata rahma. Allah hat 100 Teile der Barmherzigkeit oder hat seine Barmherzigkeit in 100 Teile eingeteilt. Wada'a minha rahmatan wahida. Er hat davon, von diesen 100 Teilen, einen einzigen Teil auf die Erde gesetzt oder unter seinen Geschöpfen verteilt, ja, sodass die Geschöpfe sich untereinander barmherzig sind, bis von dem Zeitpunkt an, wo sie erschaffen worden sind, bis zum jüngsten Tag. Hatta inna dabbata la tarfahu hafiraha an waladiha khashyata an tusibuhu. Sogar, dass ein Tier seine Pfoten hebt aus Angst davor, dass es irgendwie auf sein Kleinkind tritt. Ja? All dies ist aus der einen Barmherzigkeit, die Allah herabgesandt hat. Und dann die anderen 99 hat er bereitet für die gläubigen Diener am jüngsten Tag. Möge Allah uns und euch zu diesen gläubigen Dienern machen. Wenn wir jetzt Allah subhanahu wa ta'ala als barmherzig bezeichnen und den Menschen ebenfalls als barmherzig bezeichnen und sagen, dass die Barmherzigkeit Allahs ist anders und gewaltiger und viel größer als die Barmherzigkeit bei einem Menschen, dann wo ist dann wie können wir weiterhin diese Barmherzigkeit unterscheiden oder was gibt es für einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen? Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich als Rahim bezeichnet, der Mensch ist auch Rahim, dann muss es irgendeinen Zusammenhang geben. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Worten ist das Wort selbst. Ja, das ist eine wichtige Sache. Zweitens, dass sich aus der Barmherzigkeit ergibt, dass man jemandem etwas Gutes tut und von jemandem versucht, etwas Schlechtes abzuwenden. Ja, das ist eine Sache, die sich aus dem Wort ergibt. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Eigenschaften Rahma beim Menschen und Rahma bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir wissen, dass Rahma ist eine Eigenschaft und eine Eigenschaft eines Geschöpfes, als Eigenschaft eines Erschaffenen, wie eines Menschen, ist ebenfalls erschaffen. Insofern ist die Rahma eines Menschen erschaffen. Und die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala, sie ist eine Eigenschaft seiner Eigenschaften und die Eigenschaften eines des Schöpfers sind nicht erschaffen. Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Naam. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben als Bil mu'minina ra'ufur rahim, und zwar, dass er mit den gläubigen Menschen barmherzig ist. Ja, dass er mit den gläubigen Menschen barmherzig ist. Ganz anders verhält es sich in Bezug auf die ungläubigen Menschen. Denn in Bezug auf die ungläubigen Menschen hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam anders beschrieben, und zwar hat er ihn beschrieben als Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad ist der Gesandte Allahs und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Ja, also das ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war also den Ungläubigen gegenüber hart, ja. Und man, das heißt, man verzeiht unter anderem, man verzeiht seinem gläubigen Bruder eher, man setzt sich mit ihm zusammen eher, man verbringt seine Zeit mit dem gläubigen Menschen, man sorgt dafür, dass von seinem eigenen Essen die gläubigen Menschen essen und nicht die ungläubigen Menschen essen und so weiter und so fort. Ja. Hart heißt nicht ungerecht, er war nicht ungerecht zu den Ungläubigen, aber er war zu ihnen hart und er muss ihnen nicht mehr geben, als ihnen zustehen. Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das war in Surat al-Fath, Vers 29, letzte Vers in Surat al-Fath. Das ist einer von den vier Versen übrigens im Koran, wo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beim Namen erwähnt wird und einmal als, auch als Ahmed in Surat al-Saff. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَوَلَّوْ, ja, wenn sie sich abwenden von diesen Worten, wenn sie sich abwenden, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ, dann sagt Allah ist meine Genüge. Allah ist meine Genüge. Und wenn wir uns ein bisschen genauer anschauen, diesen Vers, finden wir Folgendes. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, spricht er zu den gläubigen Menschen und sagt zu ihnen, erwähnt einige Vorzüglichkeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und danach sagt er, wenn sie sich aber abwenden, ja, das heißt, wenn sich die Anhänger von dir, O Muhammad, dann abwenden, dann sagt Allah ist meine Genüge, auf ihn vertraue ich, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Also, wenn jemand sich von diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam abwendet, der Barmherzigkeit ist zu einem und auch noch eifrig ist, dass es dir gut ergeht, wer sich von ihm abwendet, den sprechen wir gar nicht erst an, dann sagen wir nicht, dann geht es euch schlecht, sondern und dann, wenn ihr euch abwendet, dann sagt, oh Prophet, das und das. Nein, wir sprechen die besonders gar nicht an. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ, sondern فَإِن تَوَلَّوْا, wenn sie sich also abwenden, wenn jemand so dumm ist und sich von diesen Propheten zu Hause abwendet, dann, oh Prophet, sag, Allah ist meine Genüge, auf ihn vertraue ich und er ist der Herr, es gibt keinen Gott außer ihn, auf ihn vertraue ich und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Ja. Und La ilaha illallah, wissen wir alle, bedeutet übersetzt, es gibt keinen Gott außer Allah, und gemeint ist, es gibt niemanden, der es würdig ist, angebetet zu werden, außer Allah. Und warum sagen wir das? Weil das ist glasklar aus dem Koran zu ersehen, weil wir wissen ja, dass es gibt viele Dinge, die angebetet werden außer Allah, aber zu Unrecht. Und deswegen, wenn wir sagen, Allah ist der einzige Gott, der einzige, dann meinen wir damit, er ist der einzige, der es wert ist, angebetet zu werden. Denn das Wort Gott im Arabischen bedeutet ja nicht einfach nur Schöpfer. Dann würden wir einfach sagen, es gibt nur einen Gott. Aber Ilah ist jemand, der angebetet wird. Ja? Und auch im Deutschen ist Gott ein Gott. Gott ist jemand, der vergöttert wird. Und davon gibt es viele. Und deswegen sagen wir, es gibt niemanden, der Anbetung würdig ist, außer Allah. Ja. عليه توكلت, auf ihn vertraue ich. Das Vertrauen bedeutet, dass man sich auf Allah verlässt, in Bezug darauf, dass man das Schlechte abwendet und das Gute erlangt, indem man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, hierbei auf Allah vertraut und gleichzeitig handelt, und natürlich auf gesetzliche Art und Weise. Und damit wir verstehen, was das bedeutet, dazu gehört es zum Beispiel, dass man nicht etwas Verbotenes macht und dabei denkt, dass man etwas von Allah subhanahu wa ta'ala versorgt wird, indem man etwas Verbotenes tut. Denn zum Gottvertrauen gehört das dann auch gleichzeitig. Also das ist ja, damit wir verstehen, dass Vertrauen bedeutet Handeln gleichzeitig. Ja? Weil Allah sagt doch subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer auf Allah vertraut, oder wer Allah vertraut, wer Allah fürchtet, ja, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Dem macht er einen Ausweg. Das heißt, aus seinem Problem, was er hat, der macht einen Weg hinaus, wenn er Allah fürchtet. Und zum Vertrauen gehört es also, dass du Allah fürchtest. Ja. Und wie kannst du Allah fürchten, Taqwa haben, wenn du Sünden begehst? Das geht nicht, ja, weil zur Taqwa gehört es ja, dass du die Sünden nicht begehst, ja, dass du eben dich schützt vor der Strafe Allahs, indem du keine Sünden begehst und indem du das tust, was Allah von dir verlangt hat. Wa huwa rabbul arshil azim, also warum vertrauen wir auf Allah und warum sagen wir, er ist unsere Genüge? Ja, weil er der Herr des gewaltigen Thrones ist. Der Thron al-Arsh ist das gewaltigste, das größte Geschöpf, was wir kennen. Wir kennen kein Geschöpf, das größer ist als al-Arsh. Ja? Und wir kennen ja den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nur damit, warum erwähnen wir das, damit wir verstehen, warum ausgerechnet dieses Wort an dieser Stelle im Koran angebracht ist, ja, und nicht er gesagt zum Beispiel, wa huwa rabb an-nas, und er ist der Herr der Menschen, okay? Die Menschen sind nicht das Geschöpf, was so gewaltig ist, also so beeindrucksvoll ist wie andere Sachen. Die Himmel und die Erde ist ein größeres Geschöpf. Also wenn wir in unserer Sprache sprechen würden, ich betone nochmal in unserer Sprache, würden wir sagen, die Erde zu erschaffen ist doch viel schwieriger als ein Mensch. Ja? Für Allah ist beides einfach. Aber für uns, wenn Allah subhanahu sagt, er ist der Herr des gewaltigen Thrones und wir wissen, was mit dem Thron gemeint ist, dann ist es, bringt es die Herzen eher dazu, auf Allah subhanahu zu vertrauen. Und zwar hat ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass diese sieben Himmel und die sieben Erden im Vergleich zu Al-Kursi nichts ist als nicht im gleichen Verhältnis steht wie ein Ring, den man in eine Wüste wirft. Ja? Das Verhältnis dieses Ringes, der ganzen Wüste, dessen Ende man nicht sehen kann, ist das Verhältnis zwischen den sieben Himmeln, dieser Ring, und das Ganze ist Al-Kursi, das andere. Und dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, dieser Kursi, ja, der Thronschemel, der in Ayat al-Kursi erwähnt ist, 255 al-Baqarah, ist im Vergleich zu al-Arsch, dem Thron, nochmal genauso, als hätte ein Ring in die Wüste reinschmeißen. Wie groß der Ring im Vergleich zur Wüste ist, gar nicht. Ja? Also das ist, und dann sagt Allah, er ist der Herr dieses gewaltigen Thrones. Also der Thron, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Viel, viel größer als der Himmel und die Erde und noch größer als der Thronschemel selbst. Dieser Herr, auf den vertrauen wir, weil in seiner Hand ist das alles. Ja? Deswegen, wenn man auf jemand anderes vertraut außer ihm, dann ist man also schwachsinnig. Ja, Al-Arsch haben manche Menschen ausgelegt als Al-Kursi. Manche Menschen haben gesagt, mit Al-Arsch ist Al-Kursi gemeint. Ich sage nochmal, Al-Arsch in der arabischen Sprache bedeutet der Thron. Der Thron im Deutschen ist das Bett des Königs. Ja? Und auch im arabischen Kamus, wenn man zum Beispiel von Ibn Manzur aufschlägt, Lisan al-Arab, eines der berühmtesten arabischen Wörterbücher, da findet man, dass da zum Beispiel steht, Al-Arsch ist Sarirul Malik. Al-Malik ist der König, ja? Und Sarir ist das Bett, also das Bett des Königs. Und manche haben gesagt, und Kursi ist im Arabischen entweder ein Stuhl oder ein Thronschemel. Und vielleicht gibt es noch andere Bedeutungen von diesem Wort. Wie dem auch sei, das Erste, woran ein Araber denkt, wenn er Kursi hört, ist entweder der Stuhl oder ein Thronschemel. Ja? Und Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hat uns erklärt, dass damit gemeint ist der Thronschemel. Und der Thronschemel ist der Ort bei einem Thron, wo der König seine Füße draufsetzt. Das ist ein Thronschemel, ja, ein Kursi. Manche Leute haben gesagt, mit Al-Arsch ist Al-Kursi gemeint. Ja. Und dann haben sie gesagt, wenn sie sagen, Al-Arsch ist Al-Kursi, hat man sie gefragt, ja, was ist denn Al-Kursi? Dann sagt sie, Al-Kursi ist Al-Ilm, ist das Wissen. Ja. Und dieser Tafsir ist nichtig. Dieser Tafsir ist wertlos und macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt eine Überlieferung, die überliefert wird über unsere rechtschaffenen Vorfahren, aber sie ist schwach über einen Sahabi. Und wenn sie schwach ist, also haben wir darin kein Argument, diese Überlieferung zu verwenden als Beweis. Und was wir wissen ist, dass sprachlich und religiös ist Al-Arsch eine Sache und Al-Kursi eine andere Sache. Und Al-Kursi ist nicht das Wissen. Allah ist nicht der Herr seines Wissens. Ja, was macht diese Aussage für einen Sinn? Sie ist weder sprachlich korrekt noch koranisch. Auf jeden Fall ist dieser Kursi, wie Allah bezeichnet, gesagt hat im Koran, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Das heißt, dieser Kursi, der Thronschirm, umfasst die sieben Himmel und die Erde. Ja? Und der Thron ist noch gewaltiger als dies. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sich beschrieben als der Herr des gewaltigen Thrones. Ja. Und wir kommen nachher ein bisschen nochmal da drauf zurück. Aber ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar, weil manche Leute, Ahlul Bid'a, ja, sie sagen, Al-Arsch hat in der arabischen Sprache, weiß nicht, ich übertreibe jetzt, 1000 Bedeutungen. Das ist übertrieben natürlich, das stimmt nicht. Ja. Und dann sagen sie, woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet das Wort Al-Arsch hier im Koran damit gemeint Thron ist? Woher wollt ihr wissen, dass ausgerechnet damit der Thron gemeint ist? Von diesen 10, 20 Bedeutungen. Das ist jetzt realistischer. Ja? Dann sagen wir ihnen, wenn ihr Ahnung hättet von der arabischen Sprache und wenn ihr Vertrauen hättet in eure edlen Gelehrten, dann würdet ihr nicht diese dumme Frage stellen. Weil in jeder Sprache gibt es das. Also lasst euch nicht verwirren, dass man euch sagt, im Arabischen, da gibt es, Koran kann man nicht übersetzen, ein Wort hat 10 Bedeutungen. Das ist nicht speziell für Koran. Das ist nicht speziell fürs Arabische. Das gilt für jede Sprache, behaupte ich. Ich kenne nicht alle Sprachen. Ich behaupte, in jeder Sprache gibt es Worte, die, wenn man sie, oder Sätze, wenn man sie übersetzen würde in die deutsche Sprache, gibt es mehr als eine Möglichkeit, diesen Satz zu übersetzen. Okay? Ich glaube, diese Aussage ist nicht weit hergeholt. Was bestimmt letztendlich, welches Wort ich verwende, was bestimmt letztendlich von diesen 10 Bedeutungen, welches Wort ich verwende? Erstens, dass die Bedeutung verwendet wird, die man normalerweise verwendet. Warum? Ich kann nur nicht davon ausgehen, dass man, ich sage euch ein Beispiel. Ein sehr primitives Beispiel, und damit ihr wisst, dass die Leute von dem Bid'a, die sind genauso blöd. Die sind genauso. Also die sind nicht viel schlauer als das Beispiel, was ich jetzt bringe. Okay? Das Wort Zug im Deutschen. Mir fällt ein, das Wort hat mindestens 3 Bedeutungen. Ein Zug kann bedeuten, das Gefährt, das tut, macht. Ja? So. Zweite Bedeutung, ein Zug kann bedeuten, bisschen Wind. Ein Zug, dritte Bedeutung, die mir jetzt spontan einfällt, ist, wenn du zum Beispiel Schach spielst, dann machst du einen Zug. Das heißt, du bewegst deine Figur von einem Feld zum anderen Feld. Ja. Wenn ich jetzt dir eine Geschichte erzähle über Schachspielen und übersetze eine Anleitung vom Schachspielen und dann ist der Nächste am Zug, der Nächste ist dran auf Deutsch, ja, da kannst du mir nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll Wind im Deutschen oder im Englischen jetzt, ja, oder ob ich sagen soll der Zug, mit dem man fährt, ein Ticket kauft vor, oder ob er meint Spielzug. Ja, das ergibt sich daraus, dass du eine Anleitung übersetzt. Ja, und deswegen, die Leute sind wirklich tatsächlich so unwissend. Ja, die sagen, es gibt 10 Bedeutungen von Al-Arsch, 10 Bedeutungen von Kursi, also wissen wir nicht, welche gemeint ist, und deswegen machen wir Tafwid. Und das ist der Madhab von Asha'ira. Tafwid heißt, wir lassen die Bedeutung überlassen wir Allah. Die Asha'ira sagen, wir wissen nicht, was das bedeutet. Und das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, weil der Koran ist abgesandt worden auf Arabisch, damit wir verstehen, was drin steht. Ja? Wenn wir nicht wüssten, was diese Sachen bedeuten und wir daraus keinen Nutzen ziehen könnten, welchen Sinn hat das dann im Koran, dass diese Worte drinstehen? Ja? Wenn wir nicht wissen, was Al-Arsch bedeutet, und wie dem auch sei, also es gibt viele Sachen, ja, und auch ein Beweis, dass sie völlig abgeirrt sind, ist, dass der Hadith von Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er beschrieben hat, dass am jüngsten Tag, dass er Musa vorfinden wird, sich klammern an einem Pfosten oder einer Säule von dem Thron. Ja, einer Säule von dem Thron. Und so wissen wir, dass tatsächlich ein Thron ist, ein Thron und sonst um nichts anderes. Aber dass es natürlich nicht der gleiche Thron ist wie unsere Könige heutzutage, ist klar. Allah subhanahu wa ta'ala wird einen gewaltigeren Thron haben als dies. Ja. Gut. Dann hat der Autor ein... warum hat der Autor diese Eier überhaupt erwähnt? Warum hat der Autor diese Eier erwähnt? Und es geht darum, dass der Mustafa sallallahu alaihi wasallam den Tauhid geschützt hat und jeden Weg, der zum Schirk führt, geschlossen hat. Ja? Das werden wir sehen. Und zwar jetzt gleich. Und zwar hat Abu Huraira radiallahu anhu arda ein Hadith überliefert. Er sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura, wa la taj'alu qabri i'ida, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten und macht mein Grab nicht zu einem Ort des Festes. Das ist jetzt, übersetze ich jetzt spontan und dann werde ich nachher was mehr dazu sagen. وصلوا علي und spricht den Segensgruß über mich aus. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ Denn euer Dua, dieses Allahumma salli ala Muhammad, erreicht mich, egal wo ihr seid. Ja. Was bedeutet es, dass, der erste Teil des Hadithes, لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا Macht nicht aus euren Häusern Grabstätten oder aus euren Häusern Gräbern. Ja. Eine Bedeutung ist, dass man nicht, dass man zu Hause beten soll. dass die Leute zu Hause auch beten sollen. Ja? Freiwillige Gebete natürlich. Ja? Die Pflichtgebete in der Moschee und die freiwilligen Gebete zu Hause beten. Es sei denn, was die Sunna, wenn die Sunna auf etwas anderes gewiesen hat, wie zum Beispiel Salat al-Kusuf, Salat al-Kusuf, Salat al-Eid oder anderes. Nach der Ansicht, dass Salat al-Eid keine Pflicht ist, nach der Ansicht, dass Pflicht ist sowieso nicht. Also, la taj'alu buyutakum qubura, das ist die zweite Ansicht für den Hadith ist, die offensichtliche, dass man nicht seine Toten zu Hause begraben darf. Dass man nicht seine Toten zu Hause begraben darf. Und der Grund ist offensichtlich natürlich klar, weil das führt zum Schirk. Erstmal führt es dazu, dass man diese Toten verherrlicht, weil man ihre Gräber pflegt und achtet und weiß nicht was darauf. Und irgendwann denkt man, sie waren besondere Menschen. Und irgendwann mal flüstert der Shaitan in den Herzen ein, dass man doch nur daran denken, dass sie nur vielleicht an den Gedanken haben und darin umsetzen, dass diese Person in einem irgendwie, auf irgendeine Weise helfen kann. Und nicht viel dümmer ist das heutzutage, was man sieht in manchen Orten, sogar hier findet man Automaten, wo Steine drin sind und da kann man 1 Euro reinwerfen und dann bekommt man einen Stein raus. Und das ist ein Glücksbringer. Ja? Das ist nicht viel abgeehrter, als dass man zu einem toten Menschen geht und ihm was verlangt. Weil Allahu a'lam, der Stein, könnte man wirklich darüber diskutieren, ob ein Stein dümmer ist, dass man von ihm irgendwie Glück verlangt oder ein toter Mensch. Ja? Vielleicht kann man beim toten Menschen argumentieren, dass er mal lebendig war. Dass er vielleicht irgendwann mal lebendig sein wird. Oder dass er vielleicht rechtschaffen ist. Aber Allah musta'an. Also beides ist eine absolute Katastrophe. Ja? Und das gleiche wie Leute, die hängen diese Augen auf. Ja? Diese Augen auf. Und das achtet vor ein. Oder weiß nicht was. Ja? Also es gibt vieles von dem. Ja? Aber wir haben ja darüber ausführlich alhamdulillah geredet. Jetzt kommt jemand und sagt, von den Leuten, von Ahl al-Bid'ah, sie sagen, das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist doch in seinem eigenen Haus gebaut oder gegraben worden. Wieso nicht? Wieso dürfen wir das dann nicht? Wir sagen erstens einmal, das eine kann gar nicht im Widerspruch stehen zum anderen, weil, also angenommen, das stimmt natürlich nicht, angenommen, die Sahaba haben einen Fehler gemacht und sie haben ihn in seinem Haus begraben, was sie nicht hätten machen dürfen, dann sagen wir, das wäre nicht die Aussage des Propheten. Der Prophet hat gesagt, ihr sollt es nicht machen. Okay? Aber das ist natürlich ist nicht wahr, sondern es gibt eine Überlieferung über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, aber diese Überlieferung haben manche Gelehrte als schwach eingestuft. Wie dem auch sei, sagt der Prophet sallallahu alaihi darin, ma min nabiyyin yamutu illa dufina haythu qubid. Jeder Prophet, der gestorben ist, ist an dem Ort begraben worden, wo er gestorben ist. Wallahu ta'ala ala. Ja. Gut, machen wir weiter. Und beide Bedeutungen übrigens des Hadithes also sind in Ordnung, die ich vorhin gesagt habe. Ja? Also sowohl, dass man nicht zu Hause die Toten begraben darf. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist auch, dass die Da'wah der Muslime sie nicht erreicht, die Dua. Weil wenn man zu den Gräbern geht, zum Friedhof geht und für die Toten Dua macht, dann natürlich hat das einen Vorteil für die Toten selbst. Ne? Aber wenn die Toten alle zu Hause begraben sind, dann nicht mehr. Gut, dieser Hadith, den wir erwähnt haben, ist ein Beweis für was? Unter anderem, dass man nicht in den Friedhöfen beten darf. Man darf im Friedhof kein Salah verrichten. Ja? Die einzige Ausnahme, und wir müssen die Ausnahme nicht mehr erwähnen, aber ich erwähne sie immer, damit man nicht nachher fragt, aber wie ist es denn da und da und da? Okay? Aber normalerweise, wenn wir es eine allgemeine Sache sagen, einen allgemeinen Rechtsspruch sagen, dann muss man nicht jedes Mal sagen, aber es gibt die Ausnahmen, die Einzelheiten kann man im Fiqh nachlesen. Ja? Aber sagen wir mal für das Salah, ich meine das rituelle Gebet, das Salah, das mit Allahu Akbar anfängt und das Salamu Alaikum aufhört. Ja? Dieses Salah darf man, und das aus Ruku' und Sujud besteht und Sitzen, dieses Salah darf man auf dem Grab, im Friedhof niemals beten. Ohne Ausnahme gibt es dort kein Salah. Ja? Aber was beim Friedhof manchmal erlaubt ist, ist das Totengebet, Salatul Janaza, für denjenigen, der vergessen hat, das Gebet verpasst hat. Also verpasst hat, dort zu beten in der Moschee und der Tote ist begraben, dann kann er hingehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, und dann kann er dort für ihn das Totengebet in Richtung Makkah natürlich. Ja. Und der Tote ist dann zwischen dir und Makka und dann, wie dem auch sei. Auch das gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, aber wir sagen, solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, kann man niemandem übernehmen, wenn er es genauso macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Ja. Und, ja. Der Tote ist dann zwischen Mekka und dir. Wenn du Salat al-Janaza machst, ja. Okay, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. Macht mein Grab nicht zu einem Eid. Eid ist ja eigentlich, so wie wir es normalerweise übersetzen, ist Festtag, okay? Und Eid heißt sprachlich gesehen Eid, kommt vom Wort Aada, zurückkehren heißt das. Und gemeint ist, weil es jedes Jahr wieder passiert. Jedes Jahr kehrt dieser Tag zurück. Ja? Und deswegen feiern wir den Tag jedes Jahr, Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt fast feiern wir diese Tage. Und das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass man zu seinem Grab regelmäßig geht. Dass man zum Beispiel einmal der Woche zu seinem Grab geht. Oder einmal im Monat. Oder im Rajab. Wie gibt es manche Leute, die machen im Rajab, machen sie immer Ziyara al-Rajabiyya. Oder ja, die sagen also einmal, ich weiß nicht, woher das kommt, Allah. Auf jeden Fall haben sie solche Bid'ah in der Religion. Und manche Leute, zum Beispiel nach jedem Salah in Masjid Nabawi, nach jedem Salah stehen sie auf und gehen zum Grab des Propheten an. Assalamu alaikum wa rasulullah. Und nach jedem Fajr-Gebet machen sie das, ja. All dies ist eine Abweichung von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt hat, ja. Gut. Es gibt also keine Regelmäßigkeit. Man besucht das Grab ab und zu. Und der Grund, warum wir das sagen, ist nicht, wie die Sekten dann einem vorwerfen. Die Sekten sagen einem dann, ja, ihr mögt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht, deswegen macht ihr das nicht. Ja? Und wir sagen, nein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat den Hadith gesagt, nicht umsonst. Er hat gesagt, وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا, macht mein Grab nicht zu einem Ort des Eid, وَصَلُّوا عَلَيَّ, und sagt den Friedensgruß zu mir. Sagt Allahumma salli ala Muhammad, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ, denn euer Salah wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Das ist doch eine klare Anordnung, dass man nicht extra zu ihm hingehen muss und sagt, Assalamu alaika ya Rasulullah. Man sagt, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, und das Salah ist schon dort angekommen. Und das Salah ist dort schon angekommen. Ja? Und der Grund ist, weil es gibt ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, inna lillahi ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. Und zwar Allah hat auf der Engel umherziehende, hat auf der Engel, auf der Erde umherziehende Engel, die von einem Ort zum nächsten gehen und so. يبلغوني من أمة السلام. Und zwar sie teilen mir mit, wenn jemand von meiner Umma اللهم صل وسلم على محمد gesagt hat. Ja, wenn jemand das gesagt hat, diese Engel sind genau dafür erschaffen. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Und dieser Hadith hat Imam Ahmad überliefert und An-Nasa'i und andere. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, dass der Isnad sahih ist. Wallahu a'lam. Ja, und übrigens den ersten Hadith, den ich erwähnt habe, und zwar, dass man sein Grab nicht zum Eid machen soll, und bis zum Ende, wo er gesagt hat, denn euer Gebet erreicht mich, oder euer Salah erreicht mich, oder euer Dua für mich erreicht mich, egal wo ihr seid. Dieser Hadith ist, Sheikh al-Albani rahimahullah sagt, der Hadith ist sahih. Ja. Und auch andere Gelehrte, An-Nawawi, sagt auch, der Hadith ist sahih. Und Sheikh al-Islam sagt, der Hadith ist hasan, wie dem auch sei. Ibn Hajar sagt auch, der Hadith ist hasan. Möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Ja. Gut. Dann machen wir weiter. Und zwar gibt es einen Hadith, der überliefert wird von Ali ibn al-Husayn radiallahu anhu. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. Diese Überlieferung ist eine Überlieferung von Ali ibn al-Husayn. Und Ali ibn al-Husayn, al-Husayn, also der Enkel des Propheten صلى الله عليه وسلم, als praktischer Ali ibn Ali, astaghfirullah, Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Ja. Also er ist praktisch der Sohn eines Sahabi. Und sein Urgroßvater ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und er ist derjenige, den man nennt Zainul Abidin, falls man das mal gehört hat. Und er gehört zu den Besten der Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf Askese, also Zuhd, in Bezug auf Wissen, in Bezug auf Fiqh. Ja. Und Al-Husayn, sein Vater, radiallahu anhu, wissen wir, ist der Sohn von Fatima, beziehungsweise Sohn von Ali, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Fatima, die Tochter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, und zwar hat dieser Mann, Ali ibn Hussein, hat einen, Zain al-Abidin, hat einen Mann beobachtet, der regelmäßig eine Lücke findet, oder einen Spalt findet oder ähnliches beim Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ist immer zu diesem Spalt gegangen. Anscheinend fühlt er sich dann näher. Ja, Allahu a'lam, ich habe nirgends in der Erklärung hier gefunden, was genau gemeint ist mit dem Spalt. Ob das ein Spalt war, irgendwie eine Einbuchtung, ein Grab, sodass es eine Vertiefung war oder ähnliches, wie dem auch sei. Oder ob es unter den Menschen eine Lücke war, wo hinein, Allahu a'lam, habe ich nicht gefunden. Aber offensichtlich war es irgendwie eine Lücke im Grab oder ein Spalt oder eine Einbuchtung oder eine Vertiefung. Da ist er hingegangen, und dieser Ali hatte diesen Mann beobachtet, dass er immer zu diesem zu dieser Stelle hingegangen ist. Und dann hat er ihm zu ihm gesagt, hat es ihm verboten und hat gesagt, soll ich dir nicht etwas erzählen? Soll ich dir nicht einen Hadith erzählen, den ich von meinem Vater gehört habe und den mein Vater über seinen Großvater überliefert hat? Über meinen Großvater überliefert hat. Und den er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, also eine geschlossene Überlieferungskette, dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nehmt mein Grab nicht zu einem Ort des Eides, macht eure Häuser nicht zu Grabstätten und macht den Salah über mich, denn euer Salam wird mich erreichen, egal wo ihr seid. Und diese Überlieferung, darüber gibt es Meinungsverschiedenheit, also offensichtlich ist die Überlieferung nicht authentisch, und diese geschlossene Kette, die ich gerade eben vorgelesen habe, die ist zwar geschlossen, aber wir müssen, also das heißt ja nicht, dass sie bis uns geschlossen ist. Das ist ein Punkt. Aber sagen wir mal, lassen wir das mal außen vor. Und warum sage ich das? Weil die Bücher, Bukhari und Muslim und Nisa'i, Abu Dawud und die Hadith-Bücher, sind bis zum heutigen Tag in die Asanid geschlossen. Ja? Aber sagen wir mal, bis zum Autor, der diese Überlieferung überliefert hat, unter ihnen Imam al-Bukhari, in Tariq al-Kabir und Abu Ya'la, und andere, bis zu ihnen musste erstmal der Isnad vollkommen sein, und das ist er nicht, sondern da gibt es Personen, die ihn überliefert haben, über die man sich nicht ganz einig ist, dass sie also vertrauenswürdig sind. Ja? Also, deswegen, also wie gesagt, aber das spielt keine große Rolle, weil was uns interessiert, ist der Hadith, und der Inhalt des Hadith ist genau der gleiche Inhalt wie der andere. Deswegen ist der Hadith selbst, bis auf die Erzählung, die vorangegangen ist, zweifellos authentisch. Ja, und dieser Hadith ist überliefert als Nebeninformation in einem Buch, das heißt Al-Mukhtara, Abkürzung, und gemeint ist, also Al-Mukhtara ist eine Abkürzung eines Buches, und zwar von einem Mann, der heißt, Moment, jetzt hatte ich es gerade eben. Genau. Al-Ahadith al-Mukhtara heißt das. Einfach die auserwählten Hadithe. Und man kürzt manchmal den Titel ab, obwohl er noch zwei Worten besteht, ja. Und zwar Al-Ahadith al-Mukhtara. Und der Gelehrte sagt, diese Hadith-Sammlung ist von dem Gelehrten Abdul Ghani al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi ist einer der bekannten hanbalitischen Gelehrten. Und die hanbalitischen Gelehrten haben wenig Hadith-Gelehrte gehabt. Also wenig Gelehrte gehabt, die Hadithe weiter überliefert haben. Ja? Und das ist seltsam, weil Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, er selbst war einer der großen Hadith-Gelehrten. Und er hat diesen riesen Musnad, wo er zigtausende von Hadithe überliefert, Alhamdulillah, die wir bis heute noch haben. Und zum Beispiel die Schafi'iyya, die Gelehrten des schafi'itischen Madhab, sie sind bekannter geworden dafür, dass sie Hadithe weitergegeben haben. Ja? Sondern bei den Hanbaliten war es mehr ein Ausgleich zwischen Fiqh und Hadith. Sind sie Hadith-Gelehrte als auch Fuqaha. Und bei den Hanafiyya zum Beispiel war es anders. Sie waren mehr auf den Fiqh aus und haben sich um die Hadith-Wissenschaft weniger gekümmert. Und deswegen werden sie auch genannt Ashab al-Ra'i. Ashab al-Ra'i gemeint ist, also wortwörtlich heißt es Leute der Meinung. Und gemeint ist Leute, die sehr viel Al-Aql verwenden, den Verstand verwenden. Und Al-Qiyas, den Analogieschluss. Das ist keine Definition, das ist eine grobe Übersetzung. Ja. Aber Al-Aql gemeint ist, den Verstand verwenden. Das heißt nicht, dass die anderen keinen Verstand verwenden. Sondern wenn man keinen Hadith hat, dann muss man die Lücken schließen, die man hat. Entweder durch logische Schlussfolgerungen oder durch das, was man von der Religion verstanden hat, was vernünftig erscheint an diesem Zeitpunkt, zu diesem Ortpunkt zu machen. Ja. Und ja, Wallahu ta'ala alam. Und auch die Malikiyya haben sich mehr um die Hadithe gekümmert als die Hanabila. Wallahu ta'ala alam. Wie dem auch sei, gehen wir weiter und sagen, wir haben aus dem, was wir gelesen haben oder gerade gehört haben, gelernt, dass es einem verboten ist, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam übertrieben viel das Grab zu besuchen. Ja, übertrieben viel das Grab zu besuchen. Sondern der Mittelweg ist der beste. Und wir haben dieses Kapitel abgeschlossen. Und wir sagen, wir kommen jetzt mit einer dreiminütigen Pause, inshallah, machen wir inshallah das nächste Kapitel. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Babun, neues Kapitel, ma ja'a anna ba'da hadhi l'umma ya'budu l'awthan. Also nachdem, was wir alles gelesen haben, über Tawhid und Shirk, kommt jetzt ein Kapitel, in dem der Autor uns zeigen möchte, dem es darum geht, yarhamukallah, dass manche Leute von dieser Umma werden falsche Götter anbeten. Authan ist nicht nur falsche Götter, sondern Götzen anbeten. Manche werden Schirk machen, also den großen Schirk wieder machen. Ja? Darum geht es in dieser. So. Und wir haben einmal ganz am Anfang erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Inna shaytana ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirat al-arab, walakin fi al-tahrishi bainahum. Also, da haben wir gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Shaitan es aufgegeben hat, dass die Betenden auf der arabischen Halbinsel ihn anbeten werden. Der Shaitan hat aufgegeben, dass die Betenden in der arabischen Halbinsel den Shaitan anbeten werden. Und manche Leute haben daraus verstanden, ich weiß nicht wie, dass das bedeutet, dass niemals wieder der Shaitan in der arabischen Halbinsel angebetet wird. Und das ist nicht richtig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns lediglich mitgeteilt, dass der Shaitan, als er offensichtlich gesehen hat, wie die Muslime fi dinillahi afwaja eintreten, die in Massen in die Religion Allahs eintreten oder in Scharen, dann hat er aufgegeben, die Hoffnung aufgegeben, hat gesagt, also hier werde ich niemals mehr angebetet werden. Das alles, okay? Weil er gesehen hat. Das heißt, wenn man den Shaitan ärgern will, dann verrichtet man seine Gebete. Das ist schön. Aber der Shaitan hat nicht aufgegeben, Zwietracht zu stiften, Unruhe zu stiften zwischen den Muslimen, ja, und auch unter den Betenden. Ja. Wie dem auch sei. So, das war's, ja. Also, aber es wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wieder eine Menschengruppe geben, die den Shaitan anbetet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Nisa, Vers 51, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf dem richtigen Weg geleitet als die Gläubigen. diese Ayah wollen wir jetzt versuchen zu verstehen. Das ist die erste Ayah, die der Autor erwähnt hat. Und die Ayah ist nicht schwer zu verstehen, nur man muss nur wissen, worum es geht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Alam tara ila. Und hier sagen wir tatsächlich, also die Übersetzung hätte anders lauten müssen in diesem Fall. Weil Yara auf Arabisch heißt sehen. Okay? Aber wenn es heißt, hier in diesem Fall, Alam tara ila, hast du nicht jene gesehen oder siehst du nicht jene, gemeint ist nicht mit sehen. Gemeint ist nachdenken über. Nachdenken über. Yara ila kann sein, schaue auf etwas oder sehe auf etwas, ja. Aber gemeint ist hier, hast du nicht nachgedacht über diejenigen, die das und das gesagt haben oder tun. Ja? Also hast du nicht nachgedacht über diejenigen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde. Ich sage das warum, weil einmal kam ein Kafir zu mir und hat gesagt in der Aya im Surat al-Anbiya, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Wo Allah sagte, haben denn die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde ein zusammenhängendes Stück waren und danach haben wir sie getrennt? Und dann hat er zu mir gesagt, nö, habe ich nicht gesehen. Ja? Und habe ich ihm versucht zu erklären, dass gemeint ist, nachgedacht darüber. Nachgedacht darüber. Und weil das hat kein Mensch gesehen. Das hat ja stattgefunden, bevor es die Menschen gegeben hat, offensichtlich. Ja? So, und wie willst du jetzt jemandem erklären, der eine Koranübersetzung hat und es steht in allen so drin und das ist viel zu kompliziert. Ja? Deswegen hoffen wir, dass man immer solche Fehler ausbessert in neueren Ausgaben. Ja? Siehst du nicht jene, obwohl man natürlich aus dem Deutschen das auch verstehen kann, also muss nicht so die Leute, also man kann nicht davon ausgehen, dass die Menschen so dumm sind, dass sie das nicht verstehen. Ja? Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, gemeint ist die Juden und die Christen, aber hier im speziellen Fall gemeint sind die Juden. Hast du nicht nachgedacht über jenen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, ist Teil der Taurah, ja? Weil ein Teil davon ist verfälscht, der andere Teil, den haben sie nicht mehr. Ja? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter. Ja? Das heißt, sie glauben dran, heißt, sie glauben, dass es wahr ist. Ja? Das ist die ursprüngliche Wortbedeutung von Iman ist Tasdiq. Das heißt, zu sagen, dass das wahr ist. Etwas als wahr und richtig bestätigen. Und das ist genau die gleiche Definition wie im deutschen Wörterbuch. Und deswegen habe ich diesen einen Artikel geschrieben, der heißt problemlose Übersetzung der arabischen Begriffe in die deutsche Sprache. Ja? Weil das Wort Iman und das Wort Glauben überschneiden sich teilweise. Nicht hundertprozentig bedeutend, das gebe ich zu, aber überschneiden sich. Und aufgrund dieser deutlichen Überschneidung kann man sehr wohl den Begriff Glauben für Iman verwenden. Ja? Aber gleichzeitig sagen wir, wenn wir Muslime die Begriffe verwenden, die Allah im Koran erwähnt hat und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erwähnt hat, und damit wir alle die gleiche islamische Sprache verwenden, sage ich, es ist viel besser. Zweifellos. Ja? Nur man darf nicht immer den Übel nehmen, wenn er sagt, Glauben ist wie Iman und ähnliches. Ja? Weil kein Christ zweifelt an Gott. Ja, kein deutscher Christ, der sagt, ich glaube an Gott, zweifelt daran. Sondern sagt, ich glaube an Gott, dann meint er, dass ich daran glaube. Ja? Ja. Wie dem auch sei, das ist ein kleiner Ausschweifer. Siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Schrift, der Tora gegeben wurde? Ja, darum geht's. Das heißt, sie glauben, und dann heißt es, Minuna bil Jibdi Wattara, sie glauben an Zauberei und an falsche Götter. Aber Al-Jibit kann bedeuten Zauberei, wie es hier übersetzt worden ist, und kann auch bedeuten Sanam, das heißt irgendein Götze, der angebetet wird. Ja, ein Götze, der angebetet wird. Und dann sagt der Gelehrte sagte, rahimahullah, es beinhaltet nicht nur Zauberei und nicht nur falsche Götzen, sondern auch Wahrsagerei und alles, was in diese Kategorie gehört. Ja, Wat-Tarut, sie glauben an Al-Jibit, das Wort, was wir gerade erklärt haben, und sie glauben an Tarut. Und Tarut, darüber haben wir auch ausführlich gesprochen und haben gesagt, kommt vom arabischen Wort Tara, das heißt, seine Grenzen überschreiten. Das heißt, jeder Diener Allahs, der seine Grenzen überschritten hat, von Al-Ubudiyya, von der Dienerschaft, von dem Menschsein in Richtung Göttlichkeit, ja, der hat seine Grenzen überschritten. Ja. Egal, ob es sich bezieht auf eine Person, die das tut, oder eine Person, mit der das getan wird, das heißt, und die damit dann auch zufrieden ist. Das heißt, wenn ich jemanden, wer es ist, meine Grenzen überschreite und wie heißt es, jemand anderes, zum Beispiel Halal zu Haram erkläre oder Haram zu Halal erkläre, dann bin ich ein Tagia oder ein Tagut, weil ich habe meine Grenzen als Mensch überschritten, das darf ich nicht machen. Und das Gleiche gilt aber auch aus anderer Sicht, ich bezeichne jemand anders als Tagut, der das, mit dem das gemacht wird, das heißt, dem man gehorcht, ja, die sind auch Tawarit, und aber die Person, mit der das gemacht wird, ja, wie zum derjenige, der angebetet wird, ist wie Pharaon, ist auch ein Tagut unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Denn der arme Isa a.s. Und die anderen, die angebetet werden, ja, die können ja nichts dafür. Also können wir sehen, weil Tagut ist schon ein schlimmer Begriff. Wir können nicht zu Isa sagen, Tagut, das geht nicht, ja. Gut. Und jetzt lernen wir erst gleich kennen, wie diese Ayat in Zusammenhang stehen mit dem Kapitel, den wir gerade angefangen haben. Und zwar, dass manche Menschen anfangen werden, aus dieser Umma falsche Götter anzubeten. Und zwar, was ist denn eigentlich passiert? Und zwar, also über diese Ayat. Siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Tora gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf den rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Und zwar kam Ka'b al-Ashraf, ein Jude, nach Mekka und versammelte sich mit den Mushrikin. Und dann sagten die Mushrikin zu Ka'b al-Ashraf, sagten sie, sag mal, was denkst du eigentlich über diesen Mann, über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der behauptet, besser zu sein als wir. Ja? Die Mushrikin sagen zu den Juden, was denkt ihr Juden über Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, er ist besser als wir Mushrikin. Und dann sagten die Juden als Antwort zu den Mushrikin, Ha'ula ahda min alladhina amanu sabila. Diese da, die Mushrikin, sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemand, der so etwas sagt, obwohl er die Schrift hat, At-Tawrah hat, und weiß, was Tawhid ist und was Schirk ist, und der Götzen, den er die 360 Götter um die Kaaba haben, anbeten sieht, jemand, der so etwas sagt und sagt, die sind auf dem richtigeren Weg, als jemand, der sagt, La ilaha illallah, über den sagt, was soll man mit dem machen? Soll man jetzt mal versuchen, mit ihm zu sagen, pass auf, schlagt doch mal eure Tore auf Seite so und so, Aya so und so, Sura so und so, da steht doch das und das drin. Mensch, Leute, das kann doch nicht sein. Nein, weil sie waren ja, das ist ein Gelehrter. Ka'b al-Ashraf war ein gelehrter Jude. Mit dem braucht man nicht diskutieren, der weiß schon. Deswegen war die passende Antwort Allahs darauf, er sagte, Subhanahu wa ta'ala, Ula'ika alladhina la'anahum Allah. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und dann sagte er, وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Und wen Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Und das ist die angemessene Antwort auf jemanden, der so etwas tut. Denn wenn man mit Wissen, ob man Wissen hat und dann auch noch lügt dabei, das ist ja also eine Katastrophe, für die es natürlich keine Ausrede gibt. Und dann erwähnt der Autor, rahimahullah ta'ala, einen weitere Ayah. Und zwar die Ayah 60 aus Surat Al-Ma'idah, sagt er, sagt Muhammad, sagt zu ihnen, soll ich euch mitteilen, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist? Ja? Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Ja. Also, und dieses natürlich auch in Bezug auf die Gruppe von Juden herabgesandt worden, die den Samstag, den Sabbat nicht eingehalten haben. Und die Geschichte ist bekannt, sie ist ganz kurz zusammengefasst und die ist auch in Wirklichkeit nicht viel länger als dies. Und zwar haben sie, ihnen ist verboten worden, am Samstag zu fischen. Und sie haben dann einfach gemerkt, dass samstags Allah hat sie geprüft, hat er dort mehr Fische in das Meer oder da, wo sie geangelt haben, schwimmen lassen als sonst. Und dann haben sie einfach ihre Netze freitagabends ausgespannt oder freitags ausgespannt und dann haben sie sonntags wieder eingezogen und da waren die Fische drin. Dann haben sie gesagt, wir haben nicht am Samstag gefischt. Ich wünschte, dieses Beispiel würden die Leute sich einfach nehmen, um zu gucken, ob und dann vergleichen, wie viele Leute als Muslime versuchen, manchmal Sachen aus dem Weg zu gehen. Sachen aus dem Weg zu gehen, ja. Ein Beispiel können wir mal erwähnen, warum nicht. Geht um Zinsgeschäfte. Du weißt ganz genau, dass Zinsen haram sind. Dir ist das bewusst. Du willst ja nicht sagen, dass du Zinsen nehmen willst und geben willst. Also einigst du dich mit dem Verkäufer, sagst du zu ihm, pass auf, Junge, schreib auf das Papier einfach einen größeren Betrag drauf und du machst es dann mit der Bank, wie du willst, aber Hauptsache, ich habe damit nichts zu tun, okay? Und auf dem Zettel steht nichts von Bank drin, sondern auf dem Zettel steht nur drauf, ich habe dir das Auto verkauft für den und den Preis. Fertig, das war's. Obwohl du ganz genau weißt, dass in Wirklichkeit Verkäufer, im billigsten Fall, ich weiß nicht, ob das in der Realität dann so abläuft, nimmt er diesen Betrag, der größer ist, der ihm eigentlich zusteht. Er selbst kann dann Geld von der Bank leihen, ist kein Problem, okay? Und zahlt dann, selbst kann er dann die Raten zurückzahlen, mit dem Geld, was er von dir schon bekommen hat, ja, kein Problem, ja? Und du hast die Zinsgeschäfte direkt mitgemacht, ja? Nur du denkst, weil es nicht auf deinem Papier drauf steht, denkst du, du hast damit nicht mitgemacht. Ja, also, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden bestraft, bestraft er ihn immer gemäß dem, was er getan hat. Gemäß dem, was er getan hat. Ein Mensch bekommt eine Amana, ein anvertrautes Gut, dass er irgendwas damit machen muss, eine Amana. Ja? Ich gebe dir zum Beispiel eine Amana und du musst diese Amana bringen, meinetwegen, in eine andere Moschee, eine Sadaqa, eine Spende, Zakah zum Beispiel. Gib dir Zakah und du musst es zu einem bestimmten Moschee bringen, zu einem bestimmten armen Menschen bringen, sage ich. Weil Leute denken, können Zakah zur Moschee bezahlen. Sag ich, zu einem armen Menschen geben, okay? Wenn du diese Amana annimmst, ja, und diese Amana nicht der Person bringst, wie es abgemacht war, und du stirbst in diesem Zustand, ja, dann hast du ein großes Problem. Weil diese Amana wird Allah subhanahu wa ta'ala nehmen und wird sie in die Hölle werfen. Und dann wird er zu dir sagen, oder ein Engel, jetzt nimm deine Amana und gib sie der Person, der sie zusteht. Das heißt, die Person muss in Jahannam gehen, die Amana holen, rausholen aus der Hölle und der Person geben. Und Allah musta'an, ich weiß nicht, wie er das machen wird. Okay? Und das ist, warum? Das heißt, die Bestrafung ist abhängig, was hat er falsch, er hat die Amana nicht gebracht. Also seine Strafe in Akhira, er muss die Amana bringen. Das war's. Ja? Und das gleiche gilt für die Juden, die den Sabbat, also gebrochen haben. Ein ordentlicher Mensch macht sowas nicht. Aber sie haben sowas gemacht. Was ist ihre Bestrafung? Sie wurden unter anderem in Affen umgewandelt. Die Affen sehen nämlich ähnlich aus wie die Menschen. Das äußerlich, die sehen aus eigentlich wie Menschen, aber sind sie nicht. Ja? Also das ist auch eine Hikma, warum sie in dieser in Tiere und Schweine natürlich, weil das verachtenswert ist. Ja, es gibt kein verachtenswerteres Tier als ein Schwein und ein Hund, weil sie ja Najis sind. Ja. Wallahu ta'ala. Gut. Dann weiter. Wir kennen Surat al-Kahf, weil wir Surat al-Kahf, alhamdulillah, jeden Freitag lesen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns darüber, über eine Gruppe von gläubigen Menschen, die in einer Stadt waren und diese Stadt war eine, dort lebten Leute, die waren Mushrikin und die sind dann geflohen, mit dem ihrer Religion geflohen, haben Hijra gemacht, sind ausgewandert aus der Stadt und dann hat Allah sie in eine Höhle geleitet und da sind sie in diese Höhle gewesen und haben dort 300 Jahre und noch 9 dazu verweilt und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht immer auf eine Seite schlafen lassen, sondern auf die linke Seite, dann auf die rechte Seite, damit das Blut sich nicht staut auf einer Seite und so weiter. Und als sie dann aufgewacht sind, haben sie herausgefunden, zusammengefasst haben sie herausgefunden, dass die Stadt vor der sie vorher geflohen sind, ist gläubig geworden und sind Muslime, Alhamdulillah, nach über 300 Jahren. Diese Geschichte, nachdem diese Menschen gestorben sind, haben sie Folgendes gesagt: Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen. Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen. Und dieser Vers ist in Surat al-Kahf im 21. Vers. Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten: Wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte einrichten, also eine Moschee darauf bauen, einen Ort des Gebetes. Diese Moschee steht in Türkei, ja? Und manche Leute denken, weil im Koran das steht, das heißt, es ist halal. Das ist nicht halal. Man darf nicht auf einem Grab eine Moschee bauen. Haram. Ja? Der Hadith haben wir vorhin schon gelesen. Klarer Hadith. Ja? Naja. Und betet man auch da in dieser Moschee? Ja, ich weiß nicht, im Koran habe ich geguckt, da habe ich gesagt, und da schreibt er vielleicht im Kommentar, weil ja, da ja. steht eine Moschee. Ach so, okay, jetzt habe ich Kommentar. Verstanden. Nicht im Koran, nicht im Kommentar. Kommentar. Im Kommentar, ja. Jetzt habe ich verstanden. Also es ist seltsam. Wie kann man ein bisschen Wissen von der Schrift haben, vom Koran und der Sunna und so, und dann trotzdem macht man Schirk? Wie kann das sein, nachdem der ganze Koran einen davor warnt? Zweitens, wenn man Wissen hat, das heißt nicht, dass man keine Sünden begeht. Das haben wir gesehen bei den Juden und den Christen. Dann sind wir verpflichtet, das Al-Munkar zu verabscheuen, besonders Al-Jibd und Al-Tarut. Dann sind wir folgendes. Und zwar jetzt kommt der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der uns erklärt, warum der Autor diese ganze Hadith, diese Ayat überhaupt erwähnt hat. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: das heißt, ihr werdet mit Sicherheit, ihr werdet ganz gewiss den Weg der Menschen, die vor euch waren, folgen. Also, ihr werdet, der Prophet hat uns das angekündigt, dass die Menschen, das heißt die Leute von die Umma von Muhammad, sie werden genau den gleichen Weg gehen wie den Menschen vorher. Und dann sagten die Sahaba: Ja Rasulullah, al-Yahud wa al-Nasara, oder eine Version, al-Yahud wa al-Nasara, meinst du etwa die Juden und die Christen? Und dann sagt der Prophet, wer denn sonst? Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, außer bis ein kleinen Teil des Hadithes, den ich auch nicht, al-Hadwa al-Qudhati bil-Qudha, der kommt da nicht vor. Hadwa al-Qudhati bil-Qudha heißt also Pfeilspitze neben Pfeilspitze. Das heißt also, ihr werdet den, wenn Pfeilspitzen nicht ganz genau gefeilt sind, ja, vom Speerwerfen, wenn die Pfeile nicht genau, dann wird er nicht den Wind schießen, wird er nicht genau fliegen. Ja? Das heißt, ihr werdet genauso folgen, werdet genauso zugeschnitten sein, wie die Leute damals, wer das gerade macht. Jetzt, also das ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala, warum der Autor, rahimahullah, diese Ayat gebracht hat über die Christen und die Juden. Weil die Leute von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden genau das gleiche tun, was sie getan haben. Jetzt fragen sich manche Leute und sagen, bezieht es sich auf die gesamte Umma? Nein. Nicht auf die gesamte Umma, denn es wird bis zum jüngsten Tag eine Gruppe von Menschen geben, die sich auf der Wahrheit befindet, oder bis kurz vom Ende des jüngsten Tages wird sich immer eine Gruppe von Menschen befinden, die dem Koran, des Sunna des Propheten folgt. Ja. Interessiert euch, warum die Juden Juden heißen und die Christen Christen? Oder Yahud und Nasara? Mhm. Ja. Ja, gut. Das freut mich. Also es gibt über die Juden, es geht nicht im arabischen Begriff, ja, es geht um Al-Yahude. Und zwar gibt es einen Enkel oder der einen der Söhne von Ishaq, a.s., der Prophet Ishaq, a.s., der Sohn von Ibrahim. Sohn von Ibrahim. Ja. Der Vater von Jakob, genau. Und dieser hatte einen Enkel, der hieß Yahuda. Yahuda. Und man sagt, es kommt daher. Yahuda, Yahuda. Ja. Und manche Gelehrte sagen, es kommt von der Aussage der Juden, inna hudna ilayk, nachdem sie also den Götzen angebetet haben, das Kalb angebetet haben, und nachher haben sie Tauba gemacht, Und hat Allah ihnen vergeben, bis auf diejenigen, die umgekommen sind durch die Kafara, hat er ihnen vergeben. Und da haben sie gesagt, inna hudna ilayk, wir wenden uns dich zu, wir wenden uns dir zu. Und hudna, hada, heißt zurückkehren. Das heißt, diejenigen, die zurückgekehrt sind. Wallahu a'lam. Und an-Nasara kann sein, es kommt von wegen der Stadt Nazareth, ja, Nasira auf Arabisch. Und manche sagen, kommt von an-Nusra, das heißt, die Unterstützer oder die Helfer. Denn Isa a.s. sagte, man ansari ila Allah, wer sind meine Helfer zu Allah hin oder zum Wege Allahs, ja. Und dann sagten sie, nahnu ansarullah, wir sind die Helfer Allahs. Wie dem auch sei. Ist das deutsche Wort Jude? Und noch eins, also es kann auch das gleiche sein. An-Nasiriya ist die Stadt und kommt mit Sicherheit vom gleichen Wort wie Nasr. Das heißt, eine widerspricht dem anderen nicht. Ist das deutsche Wort Juden von arabisches Wort abgeleitet? Juden kommt von Judas. Judas war, glaube ich, auch, Wallahu a'lam, auch wenn das nicht gleich der gleiche ist, Yahuda. Mhm. Müsste ich mal nachschauen. Ich glaube, es ist der gleiche Yahuda. Mhm. Dieser Enkel von Ishaq. Ja? Mhm. Nasara hat das was mit auch mit Ansar zu tun? Ansar, ja. Ja, es kommt gleich, alles gleiche Begriff. Nasara, Nun, Sad, Ra ist die Wortwurzel, heißt helfen, unterstützen. Mhm. Zum Sieg verhelfen. Und das alles ist gleich. Und deswegen die Ansar, die dem Propheten Sassan geholfen haben, genau, sind die Ansar, ja. Natürlich, ja. Gut. Dann sind wir fast fertig. Und all dies ist, als der Prophet Sassan das gesagt hat, natürlich kein Mensch, wir sagen es natürlich zusätzlich, aber kein Mensch versteht aus diesem Hadithen, dass man deswegen Götzen anbeten darf. Also wenn der Prophet Sassan gesagt hat, das wird aus meiner Umma Leute geben, die den Shaitan wieder anbeten werden, sinngemäß, ja, dann natürlich keiner wird das halt als Begründung finden, sondern es ist gemeint, natürlich als Warnung ist es gemeint, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Al-Bukhari überliefert von Hadith Anas radiallahu anhu, la ya'ti alaykum zamanun illa wa ma ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum. Das heißt, egal in welcher Epoche ihr euch befindet, egal zu welchem Zeitpunkt ihr euch befindet, der Zeitpunkt danach, die Zeit danach, die Epoche danach wird schlimmer sein als der Zeitpunkt vorher. Der Zeitpunkt danach wird schlimmer sein als der Zeitpunkt vorher, bis ihr auf euren Herrn trefft. Bis ihr auf euren Herrn trefft. Und dieser Hadith ist auch, allgemein. Jede Generation insgesamt ist schlechter als die Generation davor. Ansonsten gibt es natürlich Leute, die gut sind und gibt es Leute, die schlecht sind und so. Es gibt immer Kuffar, es gibt immer Muslime, das wissen wir. Ja. Genauso wie zum Beispiel allgemein gesehen Männer und Frauen. Allgemein gesehen Männer und Frauen, wer sind besser? Die allgemein, allgemein, die meisten Menschen, die meisten Männer. Ja, die meisten Männer sind religiöser als die Frauen normalerweise. Und deswegen die meisten Höllenbewohner sind Frauen. Okay? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Und den Männern ist, die Männer sind eine Stufe über sie. Und die Männer sind eine Stufe über ihnen. Ja? Und ist das deswegen? Natürlich ist es deswegen. Natürlich ist es deswegen. Mhm. Weil diejenigen sind, die Oberhand haben in der Familie gegenüber den Frauen und den Sippen und so weiter und so fort. Und das heißt aber nicht, dass es einzelne Frauen gibt, die besser sind. Zum Beispiel Maryam bint Imran, alayhi salam, die ist besser als alle Frauen heutzutage, alle Männer heutzutage, zweifellos. Ja, keine. Und das gleiche gilt für andere, wie Fatima radiallahu anha, für Aisha radiallahu anha, die sind besser als alle anderen Männer heutzutage. Hm? Asia, genau. Hm. Khadija, ja. Radiallahu anhum ajma'in. Ja. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Also eine kleine Sache, und zwar, wir haben doch gesagt, dass die Umma von Muhammad sallam, viele von ihnen werden den Weg der Judenchristen folgen. Okay? Und Beispiele dafür, dass es passiert ist. Beispiele dafür, dass es passiert ist. Und zwar gibt es viele Beispiele. Erstens einmal, dass die Gräber angebetet werden. Das haben die Juden und Christen gemacht. Das machen viele Muslime auch heutzutage. Dann, dass man Moscheen baut auf den Gräbern. Ja, das hat auch schon stattgefunden unter den Muslimen. Dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben wird mit Mangel. Ja, das haben die Juden gemacht, als sie gesagt haben, Yadullahi maghlula, Allahs Hand ist gefesselt, und als sie gesagt haben, Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, wahrlich Allah ist arm und wir sind reich, haben sie Allah beschrieben als jemanden, der nicht vollkommen ist. Und das gleiche gilt unter den Muslimen. Gab es manche von den Menschen, die gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Hand. Oder Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht machen, was er will. Oder Allah subhanahu wa ta'ala hat sich nicht über seinen Thron erhoben. Oder Allah subhanahu wa ta'ala steigt nicht zum untersten Himmel herab. Oder Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht sprechen. Oder Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht innerhalb des Universums. Und auch nicht außerhalb des Universums. Und auch nicht verbunden mit dem Universum. Und auch nicht getrennt vom Universum. Und sie haben gesagt, sie haben ihn also beschrieben auf eine Art, wie man Allah gar nicht beschreiben kann. Ja? Und sie haben gesagt, man darf nicht in Richtung Allah zeigen. Und sie haben gesagt, Allah handelt nicht. Und Allah wird nicht zornig. Und Allah wird nicht glücklich. Oder Allah wird nicht zufrieden. Und Allah liebt nicht. Und das ist alles der Madhhab von Asha'ira. Dann, dass man Verbotenes in seinen Besitz nimmt. Wie zum Beispiel die Speisung des Vermögens von anderen Menschen zu Unrecht, wie zum Beispiel Zinsen, hat es auch schon gegeben unter der Gemeinschaft der Muslime. Dann, dass man betrügt und versucht, einen Hinterschlupf zu finden, um trotzdem auf dem Weg zum Halal zu kommen. Nachdem etwas klar und deutlich haram ist, versucht man einen anderen Weg, damit man zum Beispiel At-Tahayyul ala Riba, zum Beispiel in Bezug auf Riba haben wir mal erwähnt, Al-Ina, die Art und Weise, wie man versucht hat, Al-Ina, das hat der Prophet auch vorausgesagt, ist auch schon passiert, ja. Dann, dass man die Hudud, die gesetzlichen Strafen, die vorgeschriebenen gesetzlichen Strafen, nur anwendet auf die Schwachen und nicht anwendet auf die Reichen, ist auch schon passiert. Ja? Dann, dass man Allah subhanahu wa ta'ala seine Worte verfälscht, wie die Juden es gemacht haben. Allah hat es im klar und deutlich im Koran gesagt, yuharrifun al-kalima an mawadi'i. Das heißt, sie verfälschen die Worte Allahs von ihrem richtigen Platz weg. Ja? Und das hat auch unter den Muslimen schon stattgefunden. Und wie die Juden, sie haben gesagt, als Allah zu ihnen gesagt hat, udkhulul baba sujjadan, gucken wir mal, den Vers haben wir im Tafsir erwähnt. Für diejenigen, die den Tafsir gehört haben, Surat al-Baqarah, Vers 58. Hat man zu den Juden gesagt, tretet ein in diese Stadt, also Jerusalem, und dann esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist, und tretet euch niederwerfend durch das Tor ein und sagt Vergebung. وَقُولُوا حِطَّةً und sagt Vergebung. Und sie haben gesagt, nicht حِطَّةً, sondern حِنْطَةً. حِنْطَةً, sie haben einen Nun hingefügt. حِطَّةً, حَطَاتَ, und sie haben Nun eingefügt, und حِنْطَةً heißt Weizen. Weizen, das heißt, sie haben sich lustig gemacht. Und das Gleiche hat bei den Muslimen stattgefunden, damit man sich nicht wundert. Das Wort Istawa im Arabischen heißt steigen oder erheben über. Und sie haben gesagt, sie haben nicht Istawa, sie haben ein Lam reingeführt. Istawa, haben sie mal ein Lam reingeführt, anstatt ein Nun. Ja? Und dann heißt es plötzlich einnehmen. Ganz andere Bedeutung. Ja? Nur, es ist unglaublich, aber es ist genau das Gleiche, was die Juden gemacht haben. Und das hat Ibn Qayyim rahimahullah also gesagt, dass es genau die gleiche Art ist, wie die Juden vorgegangen sind. Dann frage ich, gibt es unter den Muslimen Leute, die die Aussage ihres Scheich, die Aussage des Propheten aus seinem vorziehen? Gibt's. Ja? Gibt's. Genau das hat der Gelehrte auch hier erwähnt. Ja? Das heißt, sie haben ihre Gelehrten zu Göttern genommen, wenn sie das vorziehen, eine Aussage Allahs und des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ohne, also natürlich ohne den Ausreden, die es natürlich gibt, dann haben sie das gemacht. Zweifellos. Wie die Juden. Und deswegen, es gibt viele Beweise dafür, dass das, was der Prophet gesagt hat, tatsächlich stattgefunden hat. Wallahu a'lam. Ja? Und das heißt nicht, dass alle Muslime das gemacht haben müssen, muss nicht sein, sondern Alhamdulillah machen das nicht alle Muslime, aber es findet statt und leider, was Zinsen angeht, hört nicht auf. Aber das heißt also, wenn Wissen wieder einkehrt, das heißt nicht automatisch, dass es wieder Unwissenheit. Leider nicht. Wieder nicht. Leider nicht, ja. Leider nicht. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad.